Der 6. Dezember in jenem Jahr begann völlig normal mit einem Strandspaziergang, gefolgt vom Frühstück. Trockenfutter für Laurie, Rührei und ein Scheibchen Toast für Lloyd. Es gab keine Vorahnung, dass Gott gerade seinen 45er Revolver spannte. Lloyd sah sich die erste Stunde von Today an und ging dann in Marians Bude. Er hatte vom Fischhaus und von einem Autohändler in Sarasota ein bisschen die Buchhaltung übernommen, Zeug, das nicht besonders dringlich war und keinen Stress beinhaltete. Er hatte zwar ein gutes Auskommen, aber es war schön, wieder zu arbeiten. Und dabei hatte er entdeckt, dass er Marians Schreibtisch lieber mochte als seinen. Auch ihre Musik mochte er, schon immer. Marian wäre bestimmt glücklich, wenn sie wüsste, dass er ihren Platz nutzte, dachte er. Laurie saß neben dem Stuhl, kaute konzentriert an ihrem Spielzeughasen und machte dann ein Nickerchen. Um 10:30 speicherte Lloyd die Daten und erhob sich vom Computer. »Zeit für einen Imbiss!« Sie folgte ihm in die Küche und begnügte sich dort mit einem Kauknochen. Lloyd trank ein Glas Milch und aß ein paar Plätzchen aus dem verfrühten Geschenkepäckchen von Beth. An der Unterseite waren sie verbrannt. Verbrannte Weihnachtsplätzchen, eine weitere Spezialität von Beth, aber man konnte sie essen. Er las eine Weile, er arbeitete sich gerade durch John Sanfords gewaltiges Oeuvre und wurde schließlich durch ein vertrautes, leises Scheppern unterbrochen. Es kam von Laurie, die an der Haustür stand. Die neue Rollleine hing an der Klinke und Laurie stupste den herabbaumelnden Karabiner immer wieder mit der Schnauze gegen die Tür. Auf Lloyds Armbanduhr war es 11:45. »Okay, ist ja gut.« Er schnappte sich die Leine, griff in die linke Brusttasche, um sich der Brieftasche zu versichern, und überließ Laurie dann draußen im hellen Mittagslicht an der langen Leine die Führung. Auf dem Weg zum 6-Meilen-Pfad sah er, dass Don damit begonnen hatte, sein berühmtes Horrorkabinett an Plastikweihnachtsdekoration auszupacken. Eine Weihnachtskrippe, sakral, einen riesigen Santa Claus, profan, und ein Sortiment Gartenzwerge, die auf Weihnachtselfen getrimmt waren, surreal. Bald würde Don sich an das lebensgefährliche Unterfangen machen, auf die Leiter zu klettern und überall die bunte Blinklichtkette anzubringen, die den Pitcher-Bungalow schließlich wie das grottigste Casinoschiff der Welt aussehen ließe. In den Vorjahren hatte Dons Weihnachtsdekoration ihn immer traurig gestimmt, aber dieses Jahr konnte Lloyd nur lachen. Eines musste man diesem Heini lassen, Arthritis, schlechte Augen, schlimmes Kreuz, aber er gab nicht auf. Für Don hieß es Weihnachten oder ab in die Grube. Gerade kam Evelyn auf die Holzveranda heraus, der pinkfarbene Morgenmantel war schräg zugeknöpft, die Wangen waren mit irgendeinem weißlichen gelben Zeug beschmiert und die Frisur stand in alle Richtungen ab. Don hatte Lloyd anvertraut, dass seine Frau langsam schrullig werde, was ihr heutiges Aussehen nur bestätigte. »Haben Sie ihn gesehen?« rief sie ihm zu. Laurie blickte auf und ließ ihre patentierte Begrüßung hören. »Haff, haff!« »Wen, Don?« »Nein, John Wayne. Natürlich, Don, wen sonst?« »Nein, habe ich nicht«, sagte Lloyd. »Na, wenn Sie ihn sehen, richten Sie ihm aus, er soll den Finger aus dem Hintern nehmen und endlich die beschissene Dekoration fertig machen. Die Lichterkette schlenkert überall und die Waisen aus dem Morgenland lungern noch in der Garage herum. Ach, der Mann ist völlig neben der Spur.« »Das gebe ich gern weiter, wenn ich ihn treffe.« Evelyn lehnte sich gefährlich weit über das Geländer. »Das ist wirklich ein hübscher Hund, den Sie da haben. Wie heißt er nochmal?« »Laurie«, teilte er ihr mit, wie schon die vielen Male zuvor. »Och, ein Weibchen, ein Weibchen, ein Weibchen!« Sie rief das mit fast schon Shakespeare'scher Inbrunst und gab dann ein Gackern von sich. »Ich bin heilfroh, wenn das gottverdammte Weihnachten endlich rum ist. Das können Sie ihm auch gleich ausrichten.« Sie trat vom Geländer zurück. Gott sei Dank. Lloyd glaubte nicht, dass er sie bei einem Sturz hätte auffangen können, und ging zurück ins Haus. Laurie erhob sich und trippelte zum Plankenweg los, in die Richtung, aus der der Frittierfettgeruch vom Fischhaus herwehte. Lloyd folgte ihr, freute sich aber eher auf gekochten Lachs mit Reis. Das frittierte Zeug bekam ihm nicht mehr so.